Bridget Funke. Das, was mich beschäftigt und seit langem beschäftigt hat, und so denke ich, was mich immer beschäftigen wird, bin ich. Das liegt daran, dass ich es immer wollte und davon geträumt habe, die komplizierte Geschichte meines Lebens zu erzählen. Was soll ich erzählen? Was soll ich nicht sagen? Soll ich die Geschichte meiner Geburt im Dschungel von Tombell nacherzählen? Oder sollte ich erzählen, wie es ist, einen 6 Kilometer langen Schulweg in die Grundschule zurückzulegen, den ich barfuß durch die isolierten CDC-Palmenplantagen laufen müsste? Oder sollte ich meine Erfahrungen teilen, wie es ist, in einem Haushalt aufzuwachsen, in dem Wert alle 3 Jahre in ein anderes CDC-Lager wechseln müssten? Was ist mit meinem Leben als Mutter von 4 Kindern, die seit 36 Jahren mit demselben Mann verheiratet ist? Sollte ich meine Erfahrungen teilen, wie es ist, als Asylbewerberin nach Deutschland zu kommen, oder mein Leben als Frau, die im Alter von 45 Jahren an einer deutschen Universität ein Masterstudium aufgenommen hat? Als Frau und Mensch habe ich nie meinem Geburtsort gelebt oder hatte eine Verbindung damit. Als Frau und als Mensch habe ich nie meine Muttersprache gesprochen oder war mit ihr verbunden. Meine Muttersprache war ein Tabu. Schon in der Grundschule wurden wir bestraft, wenn wir es wagten, die Sprache unserer Eltern zu sprechen. Wir sprachen Nufi, Mendimba, Douala, Bakweri, Bassa, Douala und andere Stammessprachen nur bei uns zu Hause. Dank dem Bemühen unserer Vorfahren, die daran festhielten, unsere Stammessprache durch Kunstwerke, Folklore, Musik zu bewahren, leben diese Sprachen bis heute trotz alledem noch weiter, wenn auch mündlich.